ARD-Radio Wissen. Grünstreifen. Das Haldern Pop Festival, das läuft ja seit 2 Tagen. Ein süßes, kleines Festival am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Die Macher haben den Ruf, ein sehr gutes Händchen zu haben bei der Auswahl der Künstler. Jedes Jahr spielen da richtig gute Musiker. Und zwar nur für 6.000 Leuten. Das Festival ist und bleibt klein. Und weil das Festival auch immer ein bisschen ein Trendsetter für die Musik von morgen ist, sind wir natürlich für euch dort. Unsere Reporterin Raffaela Jungbauer steht gerade direkt hinter der Hauptbühne im Backstage-Bereich. Man kann es schon gut hören. Hallo Raffaela. Hallo. Was war dein Highlight bis jetzt? Hat dich irgendwas schon so richtig weggefegt? Also ich hatte gestern so eine quasi Nahtoderfahrung bei Kate Tempest. Unfassbare Frau. Also die hat mich mit ihren Worten und ihrer Ausstrahlung wirklich auseinandergepflügt und dann wieder zusammengesetzt. Ganz vielen Leuten um mich herum ging es auch genauso. Also alle waren fassungslos. Ja, da steht dieses ungeschminkte Mädel in einer alten Jeans und einem alten Shirt mit nur 2 Musikern auf der Bühne. Und da hat die halt echt bewiesen, also wenn ein Künstler wirklich was zu sagen hat, dann braucht er keine Visuals, kein Orchester, keine Tänzer. Getanzt haben wir aber trotzdem zu ihrer Musik, allerdings halt mit so einem bisschen einem Kloß im Hals, ja, weil die bewegt einen einfach total. Jetzt haben wir ja schon einen Tag später, es ist 4:15. Was geschah unterdessen? Also es haben viele Bands gespielt, heute auch schon zum Beispiel Heißkalt aus Stuttgart, die haben den Tag heute eröffnet, mit Abstand so die rockigste Band im gesamten Line-Up, also direkt zum Wachwerden. Und das Gute ist ja hier auch wirklich, die Laufwege sind total kurz, man kann viel sehen, es gibt nur 2 Bühnen und direkt daneben den Campingplatz, also da kann man sich dann auch als Festivalbesucher nach einer harten Nacht, die bestimmt viele gestern hatten, mal schnell rüber zur Musik schleppen. Du hast jetzt viele deutsche Acts genannt, Olli Schulz ist ja auch da gewesen, Bernd Begemann hat gespielt vorgestern an Mike Hunterreit. Es gibt aber schon auch noch ein paar internationale Acts, oder? Auf jeden Fall. Also gestern hat zum Beispiel Soak hier gespielt. Das ist so eine junge Singer-Songwriterin aus Irland. Die wird seit einer Weile von der BBC total gehypt dort. Die hat gleich 2 Konzerte hier gespielt, abends auf der 2. Bühne, nämlich diesem wunderschönen Spiegelzelt. Das ist so ein Mädchentraum, wie es da aussieht. Und mittags etwas außerhalb vom Festivalgelände in der Kirche. Und da spielen auch mal so einige Haldern-Acts, Lobsley zum Beispiel und wie gesagt Soak. Ach, die Kirche, ne? Zumindest ein Ort, wo es gestern schön kühl war. Ja, von wegen. Also Soak hat mir erzählt, es war so voll da drin, dass sie sich selbst in diesen kalten Katakomben also totgeschwitzt haben. Sie hat aber trotzdem Riesenspaß beim Spielen gehabt, weil die Leute halt total aufmerksam waren. Und sie mochte auch das bunt gemischte Publikum. Also das ist Soak sonst nämlich so gar nicht so gewöhnt. The entire thing was just full of people. Some old people, some young people, some babies, some middle-aged people. A lot of people that looked like they loved music, some people who it might not be their biggest hobby. Widespread appeal of people. Not too many hipsters. Yeah. There's a lot of scenesters come to my shows. Soak spielt also normalerweise sehr oft vor hippen Szeneleuten, obwohl sie das eigentlich gar nicht so möchte. Beim Haldern war es also anders. Ältere Leute, junge Leute, Kinder, Babys, alle gehen hier zum Haldern. Es geht hier eben nicht so darum, sich aufzustylen und sich selber zu inszenieren, wie zum Beispiel beim Melt, sondern darum, dass man eben die Musik liebt. So wie du, ne? Allerdings. Raffaela Jungbauer, mitten Mang auf dem Haldern Pop Festival 2015. Ich bin neidisch. Danke für die Eindrücke und ganz viel Spaß da noch. ARD Radio Wissen. Grünstreifen.